Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell. Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchie! Die Demos für die Demokratie oder im Namen der Demokratie gegen die AfD. Meine Meinung zu diesen Demos ist ein bisschen zwiegespalten, ne? Weil ich habe auch versucht, zu diesen Demos zu gehen. Ich fand große Demos, auf einer Seite finde ich sehr schlimm, wenn auf enge Klicken gesagt wird, wenn zu viele Menschen demonstrieren, dann ist das schlecht, weil die sind nicht politisch richtig. Das finde ich ein bisschen ein Zeichen von Arroganz von den Menschen, die glauben, die Besserwisser zu sein und Glückscheißer. Ich glaube, man darf sich auch freuen, wenn viele Menschen demonstrieren, auch wenn die nicht alle deine Meinung haben. Ist auch gut, dass die Menschen auf die Straße gehen, und zwar viele. Aber wenn gleichzeitig, um die Demokratie zu verteidigen, das war der Motto, ne? Gegen die AfD, so gegen den Rechtsruck, weil die plötzlich alle super überrascht waren, dass die AfD Faschisten sind, dann denke ich mir, oh mein Gott, ich weiß nicht, ob ich mit diesen Leuten zusammen demonstrieren möchte. Weil die haben weggeguckt und ich glaube, zum Teil, die gucken, mit diese zu Demos gehen, die gucken tatsächlich weg. Was gerade passiert, die machen, als ob die sich voll schrecken, oh mein Gott, unsere Demokratie ist in Gefahr. Welche Demokratie und vor wem gehen die auf die Straße? Ne? Damit mein Gefühl ist, dass die Leute Angst haben als stillende Masse, wie vor 90 Jahren wahrgenommen zu werden. Die Leute, die auf die Straße gehen, als wären die überrascht, dass die AfD, damals Pegida, Nazis sind. Ich denke mir, vielleicht muss ich nicht unbedingt mich mit diesen Leuten unterhalten. Ich kann mit denen zusammen zu Demos gehen. Die spielen überraschend und das ist richtig schlimm, ne? Weil die AfD sind Nazis vom Anfang an. Nicht seit vorgestern, was in Potsdam passiert ist. Also bei uns in Potsdam hat sich das ziemlich beschissen angefühlt, sowieso und überhaupt, so wie es sich für alle wahrscheinlich auch angefühlt hat. Und vielleicht nochmal ein bisschen anders, weil wir eben wussten, okay, das passiert gerade bei uns und irgendwie fühlen Leute sich comfortable damit, das hier in unserer Nähe zu machen. Das war ziemlich scheiße. Und dementsprechend aufgewühlt waren Menschen. Und glücklicherweise ist dann aber auch was Gutes passiert, nämlich, dass irgendwie Leute sich zusammengeschlossen haben und gesagt haben, ja, lass jetzt mal was machen und zwar wirklich. Also, der Wunsch, irgendwas nach Bekanntwerden der Abschiebepläne zu machen, der war auf jeden Fall in mir. Und ich wollte halt nicht, dass mein Wohnort der Fleck in Brandenburg ist, wo die Abschiebepläne einfach so kommentarlos hingenommen werden. Ich habe dann im Kreis der Initiative Gubenblattbund rumgefragt, ob und wenn ja, was wir machen wollen. Und diese Initiative, die hatte sich halt schon damals gegründet, als der Dritte Weg im Herbst 21 so Grenzgänge machen wollte und Geflüchtete verfolgen wollte und an der deutsch-polnischen Grenze zurückdrängen wollte. Wir haben dann in einem kleinen Kreis zusammengesetzt und haben viel überlegt und uns dann gesagt, ja, ach, was soll's, hier, think big, wir versuchen das jetzt. Einfach auch, um das Gefühl loszuwerden, dass progressive Leute hier in Guben so isoliert sind und aus der Defensive und aus der Zurückziehung sonst einfach gar nicht mehr rauskommen. Ich fand die erste Demo, die relativ bald nach der Veröffentlichung der Korrektivrecherche war, also unangenehm. Aber es waren viele Leute da, das war natürlich toll. Das war schön und wichtig und gut und richtig. Es ist wichtig, dass alle Leute da sind. Aber es ist halt auch einfach unangenehm, mit Leuten da zu stehen, die sagen, Potsdam ist bunt und ich stehe mit beiden Beinen fest auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. So. Ich bin empört, dass die Leute spielen, die wären überrascht, dass die AfD, Recht, Leute sind, dass sie Nazis sind, dass sie Faschisten sind. Das ist für mich keine Überraschung. Für mich und für keinen Mensch, den ich kenne, ist das eine Überraschung. Und wenn man sagt, oh mein Gott, wir haben Faschisten mit am Parlament und bald in der Regierung, oh mein Gott, denke ich mir, oh mein Gott, wo wart ihr die ganze Jahre? Ne? Weil die AfD, die waren sehr deutlich vom Anfang an. Die wollen Ausländer raus, die sind frauenfeindlich, die mögen Demokratie nicht. Dann, die sind nicht demokratisch, ne? Waren auch vorher nicht. Erstmal würde ich sagen, dass ich bin sehr enttäuscht von der Gesellschaft, weil das kommt auf jeden Fall spät. Nämlich jetzt die Menschen haben sich das Gefühl, dass es so gefährlich ist und dass der auf der Macht kommen würden konnte. Und dann gehen sie auf die Straße, damit die sich selber sicher fühlen. Und das ist ein Problem. Müssen sie nicht nur für mich. Und das ist ein Problem, für so weiß zu sein. Ja? Ich gehe auf die Demo, damit ich selber gut fühle. Aber keine richtige Solidarität. Wir haben ein Problem, das heißt diese private Fähre. Alle haben ja, das ist mein Platz, das ist mein Ort, das ist meine Sicherheit, das ist mein Raum, das ist meine Wohnung. Das reflektiert sich auf die ganze Gesellschaft. Das ist das Problem hier. Wenn die Menschen nicht die richtige Solidarität zeigen, dann gehen wir auf die Straße, aber das macht keine richtige Veränderung. Wenn die Menschen das richtig verändern wollen, müssen die Mentalität auch verändert werden. Ich glaube, ich würde erstmal sagen, die Menschen, die auf die Straße aufgegangen sind, gegen AfD, das ist auch cool, aber sie haben viele rassistische Verhalten auch, ja, und das ist das Problem. Wenn du viel rassistisches Verhalten hast, ja, und das nicht richtig reflektiert hast, wie kannst du die Gesellschaft auch ändern? Wie kannst du eine richtige Änderung machen? Muss die Menschen auf diese Privatsphäre auch verzichten, dieser so Safe Space, dieser große Safe Space ein bisschen verzichten, und dann können die Menschen ein bisschen richtige Veränderungen machen. Also ich habe da sehr ambivalente Gefühle zu diesen aktuellen Demos. Ich finde es natürlich auf der einen Seite cool, dass so viele Leute auf die Straße gehen, weil es war einfach sehr dringend notwendig. Und ich glaube, aufgrund der ganzen Entwicklung haben sich viele Leute sehr allein gelassen und auch demotiviert in so einem politischen Aktivismus. Und ich glaube, daher ist es schon auf der einen Seite cool, all diese Leute auf der Straße zu sehen. Und auf der anderen Seite merkst du aber auch, es ist so ein, okay, jetzt ist so die bürgerliche Mitte ein bisschen aufgeschreckt, weil ihre eigene Sicherheit und Freiheit irgendwie in Gefahr kommt. Und sobald es aber um irgendwas Konkretes geht, an einem anderen Tag, wie zum Beispiel jetzt der Nazi-Aufmarsch am 13. Februar in Dresden oder letzte Woche in Freiberg, wo so ein Vertreter der russischen Botschaft bei so einer Veranstaltung war, um russische Propaganda zu verteilen, da kommen dann nur die üblichen Verdächtigen. Genau, das, denke ich, ist das Problematische. Aber was ich auch gerade sehe, ist, dass es trotzdem auch eine Möglichkeit einer Politisierung ist. Und zum Beispiel es in Dresden die Idee gibt, also wenn es jetzt weiter solche großen Demos gibt, dass danach Leute sich in den Stadtteilen treffen können, an verschiedenen Orten, um da weiter im Gespräch zu bleiben. Ja, also ich glaube, der Punkt ist tatsächlich auf jeden Fall möglich, aber dafür müssen halt auch die Demos weitergehen. Die Leute sollen weiter auf die Straße gehen, keine Angst haben, die falsche politische Einstellungen haben oder sich zu irren, in wie die Sachen formulieren. Jetzt ist nicht der Moment, zu Hause zu bleiben und in sich gucken, was habe ich nicht verstanden. Gerade geht es nicht um Verhandeln. Leider, das war vorgestern. Jetzt muss man machen. Und ich glaube, ohne Angst, ne, das falsch zu machen. Ich würde mir freuen, wenn die Leute ein bisschen konsequenter sind, was sie sagen und was sie machen. Ich werde ein bisschen nervös von der Heuchlerei. Das ist meine Klage, aber ich habe keine positive Ansatz. Weil die Menschen versuchen mindestens seit 20 Jahren durch Mittelmeer und andere schlimmeren Routen auch nach Europa, nach der Festung Europa kommen. Und wir wissen das alle. Und wir kennen alle diese Menschen. Plötzlich, es würde mich freuen, wenn die Leute nicht so tun, als ob die das nicht wussten. Die wissen das, die haben weggeguckt. Und jetzt gehen die zu Demos im Namen der Demokratie, weil die sehen, der Gefahr ist jetzt bei denen. Ne? Ich war das letzte Mal auf dem Großen am 3.2., und ich habe das als sehr schwierig, sehr spannungsreich empfunden, weil wir als versucht organisierte Anarchistinnen von Perspektive Selbstverwaltung gehen natürlich dahin, um uns das anzuschauen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was für Leute auch da sind, welche Strukturen vorhanden sind. Und unser Auftrag dafür war es, glaube ich, schon zu sehen, wie man mit Leuten auch interagieren kann und wie man auch ein anderes Angebot schaffen kann zu dem, was schon vorhanden ist. Es gibt wirklich wenig Leute, die sich da auch anders einmischen. Ich glaube, das war der Versuch von uns. Und dazu haben wir so eine kleine Demo gemacht, so eine kleine Wegbringer-Demo. Also wir sind ja quasi von dem Demonstrationsort, also da so Brandenburger Tor rum, zur CDU-Parteizentrale gegangen und dann zur AfD-Landesparteizentrale und so diese Verknüpfung auch irgendwie räumlich zu machen und den Leuten zu zeigen, so hey, da ist vielleicht eine Verbindung, die man erkennen könnte. Ja, ich glaube, das ist der Versuch, zum einen mit Leuten ins Gespräch zu kommen und alternative Angebote zu schaffen, die auch anarchistische Perspektiven vertreten, die halt nicht bei der AfD aufhören, sondern auch irgendwie CDU und SPD und FDP sagen und genau das in den generellen staatskritischen Diskurs irgendwie einzuordnen. Und das erfordert, glaube ich, einfach ganz viel so Kommunikationsarbeit und lass mal miteinander reden und diese Perspektiven irgendwie klarstellen. Weil ich glaube, dass diese Leute, die da auf diese Demos gehen, halt oft gar nicht in solchen Räumen sind, wo diese Sachen überhaupt angesprochen werden und wo man gar nicht an diesen Punkt kommt, zu sagen so, wie ist denn die AfD gewachsen und groß geworden und welche Politiken begünstigen denn die und wer führt eigentlich auch gerade diesen ganzen Diskurs, der von der AfD getrieben wird mit Migrationspolitik und Verschärfung von Asylverfahren, wer führt das denn gerade aus? Ich denke, wir stehen vor dem Dilemma, dass wir natürlich nicht die parlamentarische Demokratie abschaffen werden, in der wir hier gerade leben. Und das Problem aber ist, dass diese Parteien ja irgendwie problematische Politik machen, egal ob Migration, Sozial oder weiß auch immer, welchen Politikbereich wir uns anschauen. Und deshalb ist es, glaube ich, umso wichtiger, den Menschen zu erzählen. Klar ist das eine jetzt die Frage der Wahl, ne? In gerade die, wo es jetzt ansteht. Aber dass es eben wichtiger ist, auch so selbstwirksamer zu sein, sich selber zu organisieren auf einer Ebene, wo ich nicht erwarte, dass der Staat oder irgendeine Partei oder irgendwer irgendwas tut, sondern dass es wichtig ist, sich selbst zu organisieren. Und wenn ich konkrete Missstände habe in dem Ort, in dem ich lebe, einfach anzufangen zu überlegen, okay, was können wir denn da machen, wie können wir das denn machen? Und ich glaube, das ist so auch aus einer anarchistischen Perspektive so ganz wichtig. Okay, Leute, es ist jetzt nicht damit getan, dass alle irgendwie nicht die AfD wählen, weil das die sozialen Probleme nicht löst. Wir müssen es dann halt auch selber in die Hand nehmen und nicht nur auf die da oben oder wer auch immer das dann sein soll, ne? Also auf Leute, die für uns das Leben regeln, warten und dann enttäuscht davon sein. Wir von der Gruppe Kollektiv für den queeren Anarcha-Feminismus, KAF, haben einen Flyer geschrieben, den wir auf den gegen AfD-Demos verteilt haben. Und die Idee war quasi eine breitere Analyse von faschistischen und rassistischen innerdeutschen Debatten aufzuzeigen, die ja auch außerhalb der AfD stattfinden. Dabei war uns quasi wichtig zu zeigen, dass Kapitalismus und Faschismus zusammenstehen und keine Gegensätze darstellen. Es ist vielleicht auch wichtig zu sagen, dass diese Korrektivrecherche und das, was sie zutage gefördert hat, zwar Anlass und Auslöser war, dass wir uns da zusammengefunden haben, aber ja nicht die alleinige Ursache. Also ganz im Gegenteil, es gibt ja schon viel zu lange rechte Politik, es gibt Rassismus, es gibt Trans- und Queerfeindlichkeit, die sowas von salonfähig sind. Also es geht um sehr viel mehr als nur die AfD. Wir wollen auf jeden Fall gemeinsam gegen den alltäglichen Rassismus, antimuslimischen Rassismus und Antisemitismus stehen, vor allem im Alltag, auf der Arbeit, in der U-Bahn, beim Familienfest, auf der Straße. Wir wollen gemeinsam für ein würdevolles und sicheres Leben für alle Menschen kämpfen, unabhängig von unseren gelernten Stereotypen. Wir hatten dann unser allererstes Treffen, wo erstmal nicht wirklich eine Agenda da war. Es ging nur darum, sich irgendwie zu vernetzen und zu überlegen, wie geht's weiter. Und das war ein relativ offener Raum, wo wir am Anfang so Eindrücke gesammelt haben oder wo auch Raum war, dass Leute sich Luft machen können, wie es ihnen gerade geht. Und da war eigentlich alles dabei von, ich habe Angst, ich bin erschüttert, bis hin zum klassischen, ja, ist ja irgendwie ein alter Hut so, auch nichts Neues jetzt. Aber was diesen ganzen Stimmen so gemein war, war so die Energie des Aufpralls, so dieses, okay, fuck, jetzt müssen wir wirklich irgendwas machen. Und ich glaube, dieses wirklich etwas machen, das war im ersten Schritt eben ein, okay, wir müssen über Einzelpersonen, über Einzelgruppen hinweg uns zusammentun und irgendwie gemeinsam was Größeres machen, weil bisher war es nicht genug und jetzt muss was passieren, was wirklich Wirkmacht hat. Da haben wir einen schönen Samstag, 6 Stunden, uns verbarrikadiert und Überlegungen angestellt. Ja, das war so ein Strategietreffen quasi. Und das bestand erstmal daraus, dass verschiedene Gruppen, die irgendwie da vertreten waren, sich vorgestellt haben. Ich fand es gut, weil das irgendwie so ein bisschen einen empowernden Moment hatte oder rückversichernd so, ja, irgendwie reicht es zwar vielleicht nicht, was wir bisher gemacht haben, aber irgendwas passiert so, irgendwie sind Leute da. Und ja, dann sind wir mehr in den Strategieteil übergegangen und haben so ein Hauptanliegen geäußert. Und zwar, dass wir präsent sein wollen, dass wir eben diese ganzen zersplitterten Gruppen oder einzelnen Gruppen zusammenpacken wollen und mit all diesen Gruppen in der Stadt vielleicht auch darüber hinaus bestenfalls präsent sein wollen, groß sein wollen und ja durch ein gemeinsames Label irgendwie zeigen wollen, hier sind AntifaschistInnen am Start, die Arbeit machen. Uns geht es unter anderem darum, den Antifaschismus zu normalisieren, irgendwie dahin zu kommen, dass das keine extreme Haltung ist, sondern bare minimum. Es ist mega wichtig, den Antifaschismus ganz klar auch stark zu machen, weil seit einer Weile ja der Begriff Antifa ein richtiges Schimpfwort geworden ist. In der Bevölkerung, im rechten Sumpf. Antifa als Schimpfwort gehört mittlerweile dazu, zu Klimaleugnen, Covid-Leugnen. Das ist Teil auch eines Rechtsrucks und es ist richtig wichtig, den Begriff des Antifaschismus und einer antifaschistischen Organisation auch ganz klar in diese großen Proteste mit reinzutragen und ganz klar zu machen, dass das irgendwie aus einer historischen und aktuellen Notwendigkeit eine ganz wichtige Perspektive ist, die in unserem politischen Kampf eine Rolle spielen muss. Vor der Demo hatte ich auf jeden Fall richtig Angst, dass ganz, ganz wenige Leute kommen werden. Es war ein super Dreckswetter. Dann war auch gleichzeitig noch Karneval in Cottbus. Ne? Das ist das Happening. Da gab es auch noch eine andere Demo in einem Nachbarlandkreis. Aber dann war es richtig toll. Es waren über 300 Leute und auch welche, die man aus dem Alltag kannte. Ne? Also so eine Kassiererin aus dem Supermarkt oder noch so andere Leute, deren Weg man einfach öfter zufällig kreuzt so im Alltag. Es ist eben eine kleine Stadt. Auf der anderen Seite war es aber auch beängstigend. In Forst und in Eisenhüttenstadt, da gab es eigentlich keine Flankierung von Nazis. Aber in Guben wurden wir tatsächlich von einer Gruppe Nazis begrüßt. Da gab es auch so ein Auto, das halt so, die hat Drohgebärden, so Anstalten gemacht, dass es in die Demo reinfahren wollte. Also hat es nicht gemacht, Gott sei Dank, aber ja, war auf jeden Fall aufregend. Ich glaube aber, durch diese Aktion haben sich die Nazis gerade vor den bürgerlichen Demonstrierenden sehr demaskiert. Also ich glaube, die haben denen einfach nochmal richtig die Gefahr vor Augen geführt, die eigentlich von ihnen ausgeht. Die Demo war für mich auf jeden Fall ein Punkt, mit dem wir in die Offensive gegangen sind. Das war zum Teil ein ziemlich befreiendes Gefühl, weil man in dieser kleinen Stadt dann zum Beispiel rumläuft und vielleicht erkannt wird als die Person, die einen Redebeitrag gehalten hat bei der ersten progressiven Demo in der Stadt seit 2015 oder so. Ich hoffe, dass ich dann damit auch andere nicht so allein fühlen, ne? Die mich dann vielleicht sehen und denken, ach Mensch, das ist doch die eine da von der Demo. Ja, die läuft die ganz normal rum, hat die gehört zum Straßenbild. Ist also gar nichts so Besonderes, dass man linke Leute auf der Straße sieht. Ich habe auch gemerkt, dass ich in letzter Zeit viel mehr linke Sticker in den Straßen sehe oder halt sehe, dass Nazi-Sticker entfernt wurden und das nicht von uns, so im engeren Kreis. Auf der anderen Seite ist es halt aber auch beängstigend, dieses Wissen, dass man sich jetzt so aus der Deckung gewagt hat und sich in einem größeren Kreis noch zu erkennen gegeben hat. Das ist eben die zweite Seite der Medaille. Also man kann eben einfach auch von Nazis erkannt werden und das macht emotional mit mir auf jeden Fall ein bisschen was. Ja, was ich an der Demo aber schön fand, das war auf jeden Fall dieses große, bunte Meer aus Regenschirmen. Ne? Also Dreckswetter, so ein schöner Kontrast zum Himmel. Naja, und zum Rest der Stimmung, die sonst bei uns geherrscht hat. Ich fand einen Redebeitrag sehr eindrucksvoll. Der hat versucht nachzuzeichnen, wie schnell und vor allem auf legalem Weg Hitlers Aufstieg damals möglich war. Ansonsten fand ich einen Teil von meinem Redebeitrag ziemlich sinnvoll. Ich habe versucht zu betonen, wie wichtig es ist, Nazis ihren Platz in der Zivilgesellschaft streitig zu machen. Also, dass dieses zivilgesellschaftliche Engagement, ob nun Feuerwehr oder Verein, überall halt, wie wichtig es ist, da präsent zu sein und da mitzuarbeiten. Und dass, ja, Zivilgesellschaft und damit Gesellschaft auch im Allgemeinen eben das ist, was wir auch draus machen. Also abgesehen davon, dass natürlich Eigentumsverhältnisse dringend verändert werden müssen. Aber für diesen antifaschistischen Kampf, wo man sich mit vielen anderen gesellschaftlichen Kräften eben zusammentun muss, ja, dafür ist es eben wichtig, Nazis eben nicht den Platz bei der Feuerwehr zu überlassen. Wir sollten mit den Leuten ins Gespräch gehen, die gerade auf diese Demos gehen, weil da wahrscheinlich viele Leute sind, die noch nie auf einer Demo waren. Und auch spannend finden und Interesse haben, sich politisch zu engagieren und auseinanderzusetzen. Und da, also es ist ja Wahljahr und da ist natürlich Wahl so das oberste Ding. Und ich glaube, es ist wichtig, den Leuten zu erklären, dass wir Faschismus nicht aus der Gesellschaft wegwählen können. Ich meine, all diese Leute, die auf diese Demos gehen, wenn sie denn wählen gehen, werden ja schon mal auf jeden Fall nicht die AfD wählen. Aber damit ist es ja nicht getan. Also ich glaube, der Punkt ist ganz wichtig, dass diese Rhetorik gerade der Demokratie verteidigen und wenn wir alle nicht die AfD wählen, dann wird alles gut, ist so ein bisschen sehr kurz und funktioniert natürlich nicht. Denn die Ursachen dafür, dass Leute AfD wählen, viel komplexer sind und soziale Probleme oder der Klimawandel eher gerade nicht durch, auch nicht durch die regierenden Parteien aufgelöst wird. Deshalb ist es irgendwie wichtig aufzuzeigen, dass wir uns eben neben diesen von den Leuten als gerade demokratischen Pflichten verstandenen, wie wählen und auf eine Demo gehen, weiter engagieren müssen. Also dass wir so ein bisschen aufzeigen, was sind so Aktionsfelder oder was sind so ganz alltägliche Dinge auch, in denen sich Leute einbringen und positionieren können. Sei es einfach wirklich im Alltagsgeschehen nicht vorbeizugehen, wenn rassistische Angriffe passieren oder Beleidigungen oder homophobe Sprüche gemacht werden auf dem Schulhof. Ne? Also, dass Leute sich da so stark machen und gegen so Diskriminierung und Hetze aufstehen und zum anderen aber sich auch ganz konkret zusammentun und daraus dann auch lernen können, dass gemeinsam Leute auch stärker sind, um eine bestimmte Position zu verteidigen oder dafür einzustehen. Also gerade in der Schule habe ich das viel erlebt. Da wird dann halt viel gemeckert, aber am Ende wirklich sich organisieren und was dagegen tun, macht halt nur so ein kleiner Teil. Und ich denke, dieses Lernen, das selber Verantwortung zu übernehmen und für meine Ideen einzustehen, das ist, glaube ich, auch gar nicht so einfach. Und es gibt so Leute, die machen das einfach. Und ich glaube, es ist aber voll wichtig, alle anderen auch mitzunehmen und da so Möglichkeiten und Räume für zu eröffnen. Auf jeden Fall, jeder faschistische Mensch und alle AfD, alle diese Leute, die müssen das hören. Und die sind in jede unsere Nachbarschaft, in ganz Berlin, Deutschland, die sind überall. Ich würde mich freuen, wenn die sich ein bisschen nicht so frei fühlen, Menschen bedrohen, Menschen wehtun. Die Faschisten, die vertragen das auch, dass ihnen gesagt wird, es ist nicht in Ordnung, es ist menschenfeindlich, wie ihr denkt und wie ihr redet. Ne? So einfach den Menschen, die in sich keine unmittelbare Gefahr haben, wenn die Menschen, die etwas rechts oder sehr rechts oder direkt Faschisten sind, dass die das hören und spüren, dass es ist nicht in Ordnung. Es ist nicht akzeptiert, menschenfeindlich sich zu verhalten oder sich zu äußern. Es ist ekelhaft und es ist auch sehr einfach, diesen Leuten zu erkennen. Ne? Die sind alle immer frauenfeindlich, Rassisten, Nationalisten, homophob, transphob. Also die sind sehr einfach zu erkennen, weil die hassen gleichzeitig viele Menschen. Und zwar, diese Menschen sind die Mehrheit der Bevölkerung der Welt. Ne? So, ja, bitte Bescheid geben. Ne? Die Leute sagen, nee, bitte, es ist nicht cool, faschistisch zu sein. Diese Äußerung ist scheiße, kann man auch sagen. Ich finde die Kacke gerade. Oder einfach ausladen aus einer Wohnung, ist auch okay. Die können sich mit Sitz selber unterhalten, alleine. So ganz konkret müssen Leute anfangen, sich in den Stadtteilen zu organisieren, mit ihren Nachbarinnen zu sprechen. Leute müssen auch motiviert werden, habe ich den Eindruck, auch mit Leuten zu diskutieren bezüglich der Wahlen der AfD. Ne? Leute machen das halt nicht. Leute gehen nicht in den Konflikt, egal wo, sei es irgendwie ein rassistischer Spruch in der Bahn, da stehen die Leute nicht auf. Und wenn die Nachbarn die AfD wählen, dann sagt halt auch niemand was. Also ich glaube, die Leute müssen in den alltäglichen sozialen Konflikt gehen, um auch so eine Meinungshoheit zu durchbrechen. Auf der anderen Seite ist es halt auch mega schwer, weil so viel Ideologiebildung aufgrund von Fehlinformationen stattfindet. Sei es Covid, sei es der Krieg in der Ukraine, die Fragen von Klimawandel und einer Klimagerechtigkeitsbewegung. Na, das sind ja alles Themen, die so verbunden sind mit 1 Million Mythen, aufgrund dessen Leute ihre Meinung bilden, auch oft ja in Abgrenzung zu anderen, explizit eine andere Meinung eingehen. Einfach um, weiß ich nicht, nicht Teil der Gruppe zu sein. Und deswegen ist es so schwer, so inhaltlich zu debattieren auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es ja aber auch ganz faktische soziale Probleme, von denen Leute sich bedroht fühlen. Wobei ich da auch sagen würde, die fühlen sich mehr bedroht, als dass sie sind. Also von denen, die rechtskonservativ und faschistisch sind. Genau, deswegen ist es halt gerade so schwer, finde ich, in die politische Debatte auch zu gehen. Weil es so so eine verrückte Entwicklung genommen hat in den letzten Jahrzehnten. Natürlich wollen wir den Staat irgendwie kritisieren und kritisierbar machen und auch begreifen, dass da eine Struktur ist, die es zumindest zu bekämpfen und bestenfalls irgendwie abzuschaffen gilt. Aber das ist natürlich so sehr weit in so eine Zukunft gedacht auch, habe ich das Gefühl. Und was, glaube ich, total Ziel sein sollte, aber was, glaube ich, noch lange nicht geschafft worden ist, auch auf diesen Protesten oder auf diesen Beteiligungen nicht, ist, vorher Angebote zu schaffen. Ne? Also sozusagen eine Grundlage zu schaffen, wohin man diese Leute auch tatsächlich bringen kann. Also was vorher viel im Gespräch war, war so, welche Strukturen gibt es denn eigentlich? Was könnte man dann eigentlich noch auf so einen Flyer schreiben, welche Informationskanäle, welche irgendwie offen Antifa-Treffen, von denen es natürlich welche gibt, aber die so sehr rar gesät sind und irgendwie oftmals auch nicht das leisten könnten. Also angenommen, da kommen jetzt irgendwie 100 Leute hin, die von dieser Demo abgeschöpft worden sind, dann will ich gerne mal auf diesem offenen Antifa-Treffen sein, auch wenn da natürlich viel möglich ist. Aber genau, ich glaube, das ist so wichtig, gerade darüber nachzudenken. Nicht nur, wie können wir da irgendwie blöd über die Demo juckeln und irgendwie noch eine andere Demo machen, sondern, also was auch wichtig ist, aber wie können wir so wirklich Angebote schaffen, die es Leuten ermöglichen, einen anderen Zugang zu Informationen zu bekommen und zu einer anderen Realität, die wir ja irgendwie auch versuchen zu verkörpern, die halt nicht ist, ja, wir lesen halt die Zeit und wir gehen halt auf Fridays for Future Demos und hören uns da die Reden an und freuen uns, sondern die halt irgendwie so über diesen Horizont ein bisschen hinausweist. Also in Guben haben wir die Struktur, wobei das schon zu viel gesagt ist, wir haben einfach eine Chatgruppe, die eben Guben bleibt bunt heißt. Die kam ja zum ersten Mal jetzt in Aktion für diese Demo. Das ist eigentlich einfach nur so eine lose Initiative, so ein loses Netzwerk, das eben sich in solchen Situationen wie, hey, da gibt es konkrete Abschiebepläne, die sich dann halt in Aktion begeben kann. Ansonsten gibt es in Guben noch das Netzwerk Flucht und Migration. Da geht es vor allem so um Organisation von Sprechcafés. Da gibt es auch viel direkte Hilfe für Geflüchtete. Aber um wirklich so die Debatten in der Stadt prägen zu können, fände ich unsere Guben bleibt Boom-Gruppe eigentlich ein ganz gutes Sammelbecken. Und ja, ich glaube, dass sich von da aus eben Netze weiterspinnen können. Also die Gruppe ist mittlerweile gar nicht mehr so klein. Und wenn dann die eine gute Frau dann noch jemanden kennt und meint, ja, es gibt welche, die wollen auf dem Gebiet aktiv werden und hier vernetzen wir uns immer, kommen noch mit rein in die Gruppe. Ja, dann hoffe ich ja, dass wir auf diesen Weg sozusagen wachsen und dann auch zum Beispiel die Kassiererin aus dem Supermarkt dann irgendwann da reinfindet. Also ja, ich hätte sie natürlich auch persönlich ansprechen können, aber da war jetzt noch nicht so die Gelegenheit dafür da. Zum einen ist uns wichtig, die Menschen zu erreichen, die eben nicht in diesem Treffen sitzen, weil sie nicht in den Signalgruppen sind, bei denen die Einladung erfolgt ist. Dafür ist ganz cool, dass Leute auch dabei sind, die irgendwie in Nachbarschaftstreffs aktiv sind oder so. Und ein anderer Bereich ist auch die Szene selbst offener zu gestalten. Also so ganz nebenbei hat bei diesen Treffen auch eine kleine Analyse der Potsdamer linken Szene stattgefunden. Und dabei ist relativ einstimmig, würde ich einschätzen, rausgekommen, dass die nicht sehr offen gestaltet ist. Und vielleicht sind die Tage vorbei, in denen das super relevant war. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ist ein Ziel, ein offenes Antifa-Plenum zu gestalten, das wirklich auch offen und zugänglich ist. Und genau, daneben haben wir aber noch weitere Aktionen geplant. Und zum Beispiel gibt es eine Gruppe, die sich damit befasst, was zur Eröffnung der Garnisonkirche zu planen, was ja in Potsdam ein heißes Thema ist. Oder auch bezüglich der Landtagswahlen so, dass da was passiert und dass irgendwie dieses Thema auch auf der Straße ausgehandelt wird, dass das Thema mit den Menschen direkt ausgehandelt wird. Und genau, wir haben auch den Plan, diese Ideen mit anderen sozialen Kämpfen zu verbinden, wollen irgendwie Basisarbeit im Sinne von Skill-Training leisten. Ich glaube, es ist wichtig, irgendwie Kanäle zu schaffen, also vor allem online irgendwie Zugänge, über die sowas dann verbreitet werden kann, die man nicht erst irgendwie rausfinden muss oder wo man nicht erst reinkommt, wenn man eh schon drinne ist. Und ich glaube, das ist möglich und das Interesse daran muss eben da sein und Leute müssen nicht gatekeepen, was sie da irgendwie eventuell zu gatekeepen hätten. Und ich glaube, dass so ein Vernetzungstreffen, in dem irgendwie Leute schon aufeinander zugehen und weggehen von diesem super Konspirativen, dass das vielleicht einfach am Mindset schon ein bisschen was ändert und dass das dann dazu führen kann, dass man eben Möglichkeiten, die, glaube ich, nicht super schwierig umzusetzen sind, so dass man die dann auch nutzt. Habt ihr in euren Diskussionen über, was wären denn Strukturen, die wir gerade nicht haben, aber bräuchten, zu denen man sehr gut viele neue, frisch angefixte Leute dazuholen könnte, habt ihr darüber gesprochen, wie die aufgestellt sein müssten? Einerseits, was sie leisten müssen und wie die diese Dinge leisten könnten? Habt ihr euch da irgendwie so infrastrukturell oder so zwischenmenschlich, dynamisch, kulturell irgendwie Gedanken gemacht? Nicht so richtig, ehrlich gesagt. Aber das ist der Stand, ne? Also ich habe das Gefühl, wir und auch noch andere Leute, die da so in Anführungszeichen organisiert hingegangen sind, haben halt das übliche Repertoire irgendwie bedient, indem, lass mal eine Demo machen, lass da mal ein paar Redebeiträge irgendwie droppen, was ja schon ganz gut ist. Aber ich glaube, so dieses sich wirklich strategisch darüber Gedanken machen, wie man mit massenhaften Protesten umgehen kann, ich glaube, das passiert einfach an den wenigsten Stellen. Und wenn, dann sind es irgendwie, also so, keine Ahnung, Gewerkschaften. Und die haben halt auch ihre vorgegebenen Muster, in denen sie irgendwie agieren können. Aber es gibt ja keine außerparlamentarische Kraft, die versucht, wirklich intensiv sozusagen von der radikalen linken Perspektive, muss man dazu sagen. Genau, deswegen würde ich sagen, es gibt diese Vorgespräche sehr, sehr wenig und nicht so, dass sich viele Leute danach ausrichten können oder überhaupt das denkbar gerade auch ist, so viele Leute irgendwie in neue Strukturen zu überführen. Und das liegt meiner Meinung nach auch daran und deswegen gibt es uns auch als PS daran, dass es keine stabilen Organisationen gibt, die halt Perspektiven haben, die irgendwie klassenkämpferisch, antirassistisch und feministisch auf eine Art und Weise sind, die uns halt voranbringt. Und ich glaube, daran müssen wir halt arbeiten. Und gerade sind diese Demonstrationen, genauso übrigens wie für mich die Bauernproteste, ein Ausdruck von dieser Schwäche von einer irgendwie Bewegung. Ich glaube, Schuldgefühl, dass viele Menschen haben durch viele Privilegien, stoppt die von Handeln. Und ich glaube, das ist schade, wenn die Leute zu Hause bleiben und versuchen, deren Privilegien zu dekonstruieren. Ich halte das heutzutage 2024 für politisch falsch. Ich glaube, Hass, also zum Beispiel, was passiert in Potsdam, ja, es hat auch mit Luxury-Gesellschaft und reicher Gesellschaft auch was zu tun haben, weil die Menschen haben Angst, was zu verlieren, ja. Und dann Angst kommt vor Liebe. Und von daher entwickelt sich und bleibt der Faschismus auch weiter. Glaubst du, man kann gegen Faschismus gewinnen, solange wir noch diese kapitalistische Gesellschaft in Deutschland und weltweit haben? Ich glaube, das wird schwierig auf jeden Fall, weil also Deutschland ist ein sehr kapitalistisches Land und die Firmen also nutzen die Mitarbeiter sehr schlecht aus. Das könnte sehr schwierig sein. Ja? Dann müssen wir ein neues System auch richtig verankern. Ja, damit wir diese Struktur ein bisschen auseinandernehmen, ja. Und dann Menschen zusammenkommen, mehr Moral auch haben, ja. Also wir brauchen richtig Moral. Was meine ich bei Moral, dass zum Beispiel nicht nur auf mich denke, ja. Also dieser Individualismus auch, ja. Wenn du nur über dich denkst, das ist nicht moralisch, ja. So meine auch Nachricht von Menschen, die hier geboren sind und als weiß bezeichnet werden, ja. Dieser Weißsein, das muss reflektiert werden, ja. Also was ich in Berlin gesehen habe, ist leider, es gibt diese Parallele, diese Bubbles immer noch. Es ist immer noch schwer, dass die Menschen zusammenkommen können, ja. Das muss die Menschen aus dieser Bubble auch irgendwie rauskommen mit anderen. Es gibt hier sehr viele geschlossene Gesellschaften. Die Türken sind alleine, Afrikaner und so. Das sieht man, das ist sehr klar auch. Also, und solange das so bleibt, wird die Situation in Deutschland schwer bleiben. Ja? So, das muss irgendwie anderes gemacht werden. Die Spaltung zu überwinden ist mal so, auch, also von beiden Seiten. Also ich meine nicht nur die Menschen, die das weiß gelesen wurden, die top in der Hierarchie sind, sondern von alle, ja. Diese Angst ein bisschen zu überwinden, Sorgen, ja. Und so. Gibt es Potenzial, Genossinnen für den Klassenkampf zu gewinnen? In dieser neu gewonnenen antifaschistischen Engagiertheit und Verbündetheit von diesen vielen Leuten. Kann man da gute antikapitalistische Politik machen jetzt gerade? Gibt es da Potenzial, was irgendwie da ist und was wir vielleicht nutzen sollten auf irgendeine Weise? Ja, ich frage mich das auch ehrlich. Ich würde mir das total wünschen. Aber ich glaube, ich bin gerade noch ein bisschen zu dolle, also auch aus meinem politischen Alltag heraus, so gefangen in den eigenen Grenzen. Und das ist sehr schlimm und sehr traurig, aber also ich sehe keine Gruppe, die das gerade schaffen könnte, da irgendwie eine Beteiligung dran zu schaffen, wo ich sagen würde, so, also der Weg hin zu einer klassenkämpferischen Massenbewegung ist irgendwie geschaffen oder geebnet. Ich glaube, das wäre einfach ein bisschen zu idealisiert oder so. In dem Moment, wo wir vielleicht nicht so wahnsinnig gut darin sind, wenn wir jetzt völlig ultra viele Leute neu interessiert haben, die dazu inkludieren und auch irgendwie sich gemeinsam mit den Leuten sinnvoll weiter zu politisieren. Mal gesetzt den Fall, wir leben mit dieser Lücke und schaffen das halt nicht. Ist ja trotzdem die Frage, wie reagieren wir denn jetzt in den Zusammenhängen, die wir schon sind, auf das Erstarken des Faschismus in Deutschland? Würdest du sagen, faschistische Bedrohung in Deutschland gewinnt an neuer Qualität und dann müsste sich auch unsere Praxis in irgendeiner Weise dem anpassen und irgendwie doller werden in ihrem Antifaschismus? Wie würdest du das sehen und was schlägst du da vor? Also ich finde, doller werden ist schon mal eine gute Antwort darauf. Deswegen auch so Solidarität auf jeden Fall zu den Genossinnen, die so gerade mit Budapest-Verfahren und sowas zu hadern haben. Genau, ich finde, das gehört dazu auf jeden Fall. Vor dem sollten wir uns nicht scheuen. Ich glaube, als Leute, die Revolution als was Erstrebenswertes betrachten, ist die Gewaltfrage eine Frage, die wir uns stellen müssen und die wir irgendwie nicht kleinlaut beantworten sollten auch. Auch wenn ich glaube, dass es hier noch nicht so weit ist wie vielleicht anderswo. Gibt es Möglichkeiten, dem Feind Angst zu machen und einzuschüchtern, für die man nicht übertrieben krass Kampfsport können muss und überhaupt keine Angst vorm Knast haben und wissen, wie man sich super clandestin verhält und so? Gibt es sozusagen niedrigschwellige Wege, den Feind einzuschüchtern und zu bedrohen? Also ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, wie schnell der Feind eingeschüchtert ist und sich bedroht fühlt. Aber was wir anstreben, ist auf jeden Fall, ja, diese Präsenz zu erhöhen. Und das funktioniert dann, keine Ahnung, durch die ganze Stadt voll pflastern mit irgendwelchen Plakaten, Stickern, whatever. Ja, ich glaube, das ist nicht unbedingt die direkte körperliche Bedrohung, aber bestenfalls impliziert es sie. Ein anderer Punkt, den ich noch sehr, sehr wichtig finde, ist so die Verbindung zu Stadt und Land. Also ich glaube, was auch ein Genosse aus Brandenburg gesagt hat auf der Demo, was ich sehr polarisierend, aber auch sehr treffend irgendwie fand, von wegen so, die Leute in den Städten haben halt irgendwie Räume, ihr Leid loszuwerden in den Kneipen und in Clubs und das haben halt die Leute auf dem Land nicht und deswegen machen die irgendwie Politik, was ich irgendwie sehr witzig fand. Und alle, so die ganzen Städte drumherum waren so, ja, ja, ja. Genau, aber nee, ich glaube, das ist eine wichtige Verknüpfung, die man machen muss. Also so, es gibt so viele kleine Initiativen auf dem Land, die es zu unterstützen gilt, im Osten wie im Westen. Und da müssen einfach Ressourcen miteinander geteilt werden. Ich glaube, es ist halt auch zum Teil eine finanzielle Frage, die man da stellen muss, aber auch so von wegen so, auf welche Demos gehe ich eigentlich? Gehe ich eigentlich jedes Jahr das gleiche Scharmützel auf dem 1. Mai in Berlin? Oder mobilisiere ich vielleicht auch mal wieder irgendwie in andere Städte, wo es nice ist, irgendwie Präsenz zu zeigen? Und nicht, dass das jetzt die Lösung ist oder so, aber ich glaube, diese Verbindungen herzustellen und darüber im Gespräch zu bleiben, so, was passiert bei euch eigentlich gerade? Womit beschäftigt ihr euch? Was sind gerade so Themen und wie können wir vielleicht euch unterstützen? Bleibt in meiner Wahrnehmung noch zu doll aus gerade. Ja. Und da habe ich vor allen Dingen auch so den Genossen von der FAU in Dresden im Kopf, der das zu den Bauernprotesten halt sehr stark gemacht hat, wo ich so war so, ja, es ist halt mega wichtig, sowas auch aus einer ostdeutschen Perspektive mal zu hören und zu sagen so, ey, also dieses Teil von, wir reden nicht mit Nazis, macht halt gar keinen Sinn im Osten, weil natürlich irgendwie ist man von diesen Leuten umgeben oder von Rechten oder von Leuten, die AfD wählen so. Deswegen haben wir die Möglichkeit gar nicht sozusagen uns dem zu entziehen. Das ist, finde ich, ein Mindset, was auch mehr Leute hier annehmen sollten, um dann auf diese Proteste eben zu gehen und nicht zu sagen so, ah ja, das sind alles Liberale, mit denen wollen wir nichts zu tun haben oder ah ja, das sind alles Rechte, mit denen wollen wir nichts zu tun haben, sondern sich wirklich mal aktiv in diese Proteste einzumischen. Das heißt für mich auch Demos zu machen, aber es heißt für mich auch, mit den Leuten ins Gespräch zu gehen, lautstark Präsenz zu zeigen, Parolen rauszuholen, Transpis mitzunehmen und es heißt für mich aber auch zum Beispiel, sich möglicherweise schützend vor den palästinensischen Block zu stellen, der dann halt von den Leuten da von der Demo traktiert wurde. Dann geht es uns auch ganz konkret darum, die Landtagswahlen mitzugestalten, die ja im September anstehen. Dazu wollen wir auch Infos zur AfD sammeln, Infomaterial, das irgendwie darüber informiert, dass Menschen, auch wenn sie vielleicht mit den rechten Inhalten der AfD nicht so Probleme haben, trotzdem gegen ihre Interessen wählen, potenziell, wenn sie die AfD wählen. So, und da Bildungsarbeit, Aufklärung, wie auch immer man das nennen möchte, aber auf jeden Fall irgendwas zu leisten, dass es nicht ganz so katastrophal wird. Puh, also Wahlprognosen, das ist ein gutes Stichwort. Also in Guben waren in der Vergangenheit die Wahlergebnisse um einiges schlimmer als die jetzigen Prognosen, wie viele Leute jetzt die AfD wählen würden. Also die AfD ist bei uns auch die stärkste Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung. Ja, naja, so weit, so schlecht. Unsere Strategie ist jetzt erstmal, dass wir, also mit einigen neuen Leuten, für die Kommunalwahlen für die SVV antreten. Ich will zeigen, dass auf kommunaler Ebene die Utopie in manchen Bereichen gar nicht so weit weg sein muss, wenn es schon mal möglich ist, über einzelne Ideen nachzudenken und zu diskutieren. Ich hoffe, dass wir an der Stelle einfach so die besseren Angebote machen. Also es gibt bestimmte Ideen, wenn wir jetzt mal über Energieproduktion in genossenschaftlicher oder kommunaler oder bürgerinnenschaftlicher Hand reden, dann merke ich dafür auch große Zustimmung. Und ich habe voll Lust, das einfach auf kommunalpolitischer Ebene anzugehen. Eine Sache, die viel zu sehen war auf zum Beispiel Schildern auf diesen großen Protesten, war so neben diesem ganzen Nie wieder ist jetzt, gab es viel auch AfD-Verbot jetzt. Wie stehen wir als Anarchistinnen zu einem AfD-Verbot? Ja, gute Frage. Also ich habe schon auch immer dafür plädiert, muss ich sagen. Auch wenn andere Leute skeptischer waren dem gegenüber. Und ich glaube, so dieses Gegenargument, was halt immer kam, war halt so, ja, aber dann bekräftigen wir doch nur und dann haben quasi Leute noch so viel mehr diesen Drang zu sagen, so jetzt ist es verboten, jetzt erst recht. Was ich irgendwie sehe, aber ich glaube es schon auch, dass wir an dem Punkt sind, wo es wichtig ist, sich auf die, in Anführungszeichen, Errungenschaften, die auch trotzdem so ein demokratisches System bietet, so zurückzugreifen und mit den Leuten irgendwie so strategische Bündnisse zu schmieden, wo es Sinn macht. Und ich glaube, dieses AfD-Verbot ist eine Stelle, wo das potenziell Sinn machen kann, weil ich einfach glaube, dass mit einem Verbot, und ich glaube nicht, dass ein bundesweites Verbot kommen wird oder möglich realisierbar ist. Ich glaube, da gibt es auch so rechtliche Schwierigkeiten, aber es gibt Möglichkeiten, die Landesverbände einzuschränken. Und ich glaube, das wäre gerade für Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt extrem wichtig, denen das Feld streitig zu machen. Und das fängt halt auch an bei den finanziellen Möglichkeiten, die die jetzt irgendwie haben, durch so Regierungsbeteiligung und so weiter und so fort. Ich glaube, da anzufangen wäre extrem wichtig. Und deswegen bin ich eigentlich pro AfD-Verbot. Was mir daran total gefällt, dass das viele Leute auf diesen großen Demos als Forderung haben. Ich finde, das bricht mit einer ganz, ganz, ganz langen liberalen Tradition, nämlich so Infrastruktur, Zugriff auf Ressourcen als Quelle von Gewalt, die man ausüben kann und ausübt, nicht im Blick zu haben. Und auch radikalere Leute ständig dafür zu kritisieren, dass radikalere Leute Dinge auch mal anders angehen, als zu argumentieren. Und es macht mir sehr gute Laune, dass auch Leute, die überhaupt kein staatskritisches oder demokratiekritisches Verständnis von irgendwas haben, trotzdem jetzt mal einen Punkt sind zu sagen, oha, FaschistInnen haben einfach Zugriff auf Ressourcen und wir versuchen, denen welche davon wegzunehmen, weil das ist nicht nur gut, das ist auch erlaubt mit unserem liberalen Demokratieverständnis, das zu tun. Und das finde ich einen sehr spannenden Schritt ideologisch. Den feiere ich sehr. Denn ich bin ja persönlich auch immer Fan davon, die Arbeit von politischen Feindinnen an irgendeiner Stelle zu erschweren, egal durch was. Und finde das oft anarchistische Argument, naja, aber davon geht doch die faschistische Ideologie nicht weg, halt überhaupt kein Gegenargument, weil deswegen macht man das ja auch nicht. Man macht es halt, um Leuten mit faschistischer Ideologie Ressourcen zu entziehen. Man muss nicht zu viel Energie damit verschwenden, die Leute zu überzeugen. Das ist so bla bla bla. Manchmal einfach weitermachen, einfach weiter die Arbeit machen, ne? Nicht machen, als ob es nichts passiert. Aber ich glaube, wir verlieren viel Energie in Menschen überzeugen, die nicht überzeugt werden wollen und können. Manchmal die Klappe halten ist ja effizienter. Ich glaube, ich hätte noch eine kleine Ergänzung zu diesem AfD-Verbot-Dings, weil ich glaube, das hat auch immer eine Relevanz für uns. Also ich meine, das sieht man ganz oft an diesen Extremismusdebatten auch und dass so viele Sachen, die so gegen rechts irgendwie eingesetzt werden, halt auch gegen links eingesetzt werden. Also gerade mit so diesem Landfriedensbruch und Hooligan-Paragraph und so weiter. Und ich glaube, dass wirklich eine gute und intensive Auseinandersetzung und Diskussion stattfinden muss, bevor man sich wirklich diesen AfD-Verboten nachhaltig anschließt, weil ich glaube, der rechtliche Rahmen, der geschaffen werden muss, um das durchzusetzen, ist genauso übertragbar auf sozusagen linke Proteste, die halt auch staatskritisch sind. Also ich glaube, wogegen sich das ja auch gerade richtet, ist ja so dieses Ding von, die stehen nicht mit den Füßen auf der Verfassung sozusagen. Das ist ja das Argument, was sozusagen angeführt wird, warum die verboten werden könnten. Und ich würde schon behaupten, dass auch viele Leute, mich wahrscheinlich eingeschlossen, so mit einem halben Fuß, wenn überhaupt, auf der Verfassung stehen wollen würden und natürlich auch daran arbeiten, ein Stück weit, für mich ist so eine anarchistische Parole, denn dass wir den Staat abschaffen wollen, halt keine Parole, sondern es ist ein politisches Ziel, woran wir weiter arbeiten sollten. Und das kann uns dann aber schon in Teufelsküche bringen, wenn dann halt erstmal die rechtlichen Gegebenheiten da sind für ein Verbot von solchen Organisationen, die das wollen. Solange es ein Verbot von Organisationen ist, ja. In dem Moment, wo es spezifisch ein Parteiverbot bleiben soll, kann es ja uns als Anarchistin nicht so viel anhaben. Ich glaube, dass man das auf jeden Fall nutzen kann, dass sich gerade was ändert, auch bei Leuten, die sich jetzt nicht irgendwie als antifaschistisch bezeichnen würden und die jetzt merken, ah, die AfD ist scheiße. Und ich glaube, das sind vielleicht dann auch Türöffner, die es vorher nicht so gab. Also ich glaube, das kann dann eben sich auf die Teile der Gesellschaft auswirken, die vorher dem Ganzen neutral oder irgendwie halt gar nicht gegenüberstanden. Und wenn man davon spricht, in Nachbarschaftstreffs reinzugehen oder sowas, das, dann braucht man da ja gegebenenfalls auch Leute, die da eine Relevanz sehen, um dir die Tür aufzumachen, um da mit den Leuten zu sprechen oder so. So, Netze bauen. Und zwar täglich. So, ja, sich nicht isolieren, wäre mein konkreter Vorschlag. Also wie man jetzt vom Abwehrkampf zum Kampf für eine bessere Welt kommt. Also der reine Abwehrkampf gegen der faschistische Organisation, der ignoriert ja wirklich so all die anderen möglichen Konfliktlinien, die man auch so zu anderen gesellschaftlichen Kräften hat. Also so cool es war, unseren CDU-Bürgermeister auf der Demo zu haben beispielsweise, also auch wenn die Gumner CDU die Demo nicht offiziell unterstützen wollte. Und so wichtig ist es, unseren politischen Kern nicht aus den Augen zu verlieren und ihn weiterhin in unseren kleinen Kreisen zu realisieren und damit auch unterscheidbare Inhalte zu bieten, für die sich Leute entscheiden können. Also die klassischen Konfliktlinien wie Arbeit, Kapital oder Stadt-Land sind ja heutzutage viel mehr ausdifferenziert. Aber ich nehme mal was Konkretes, hier die öffentliche Daseinsvorsorge, Krankenhäuser und so weiter und so fort. Also da würde ich sagen, es ist super wichtig, dass das so gemeinschaftlich wie möglich und so wenig gewinnorientiert wie möglich bleibt. Und das klappt halt nicht, wenn man solche Verantwortlichkeiten outsourced. Und da bin ich mir sehr sicher, dass viele von unseren kooperierenden Institutionen und Parteien und so weiter und so fort da eine andere Sicht zu haben. Also wenn ich über Selbstwirksamkeit im politischen Agieren nachdenke, das ist ja auch was wir oft nicht fühlen. Wenn ich aber drüber nachdenke, hat es für mich ganz viel mit Solidarität zu tun. Das heißt, wenn ich solidarisch bin, dann spüre ich Selbstwirksamkeit. Und das ist in verschiedenen Aspekten, sei es zum Beispiel in einem Arbeitskampf, wo wir dann eben gemeinsam was bewirken, sei es in einem nachbarschaftlichen Kontext, wo wir jemanden unterstützen, der gerade nicht gut auf den Beinen ist, oder sei es, wenn wir Geld oder Spenden sammeln für Leute in der Ukraine oder wenn wir eine Kampagne machen, um einen Hungerstreik im Knast zu unterstützen und das dann tatsächlich gehört wird und sich Leute dafür interessieren. Also ich glaube, das geht so in ganz vielen Bereichen. Es fühlt sich manchmal so klein an, aber tatsächlich sind das so viele kleine Dinge, die eigentlich das Große und Ganze ausmachen und ganz wichtig sind und oft existenziell für die jeweilige Person, die Unterstützung braucht. Und das ist auch dann oft gar nicht so individuell, sondern das sind dann eigentlich Kämpfe, die auch so im Großen und Ganzen wichtig sind, weil über so ein solidarisches gemeinsames Handeln wir lernen, dass wir, wenn wir kollektiv zusammen was erreichen wollen, dass das dann klappt, dass wenn wir uns gegenseitig unterstützen, wir stärker sein können als ein großes repressive oder ausbeuterisches System und dass dieses gemeinsame Solidarische, dass sie uns das nicht nehmen können. Und wenn wir darauf fokussieren und darin unsere Stärke auch erkennen, als so eine Grundlage unseres Handelns machen, dann finde ich, hat das ganz viel mit Selbstwirksamkeit zu tun und einer Möglichkeit, Dinge zu verändern. Also ihr werdet auf jeden Fall von uns hören. Für uns bedeutet Antifaschismus, eine Gesellschaft aufzubauen, in der wir uns alle solidarisch umeinander kümmern. Aber wollen wir die Veränderung, für die wir kämpfen, nicht nur irgendwann erreichen, sondern wir brauchen eine Utopie im Hier und Jetzt. Wir wollen Netzwerke und Beziehungen aufbauen, Kämpfe teilen und uns weniger voneinander abgrenzen. Wie können wir uns mehr auf unser Potenzial fokussieren und weniger auf unsere vermeintlichen Fehler? Wir stehen für kollektive und individuelle Verantwortung statt Cancel Culture. Für uns gehört dazu auch, unseren Feminismus und Anarchismus auch neu zu gestalten. Feminismus heißt für uns antikolonial, weil wir gegen die Ausbeutung der Ressourcen der Erde und Menschen kämpfen. Feminismus heißt für uns auch queer, weil er sich wehrt gegen die Zurichtung in das binäre Geschlechtersystem des Kapitalismus, gegen die Normierung von Sexualität, Gender, Gedankenwelten und Körpern nach dem weißen Patriarchat. Als AnarchistInnen sind wir gegen die Bündelung von Macht auf einzelne Personen oder Strukturen. Wir wissen von der Freiwilligkeit der Menschen, sich umeinander zu kümmern, füreinander einzustehen und der Abscheu vor unfairen hierarchischen Lebensumständen. Hast du irgendwie aus der Geschichte, spanische Geschichte, Franco-Regime jahrzehntelang, hast du irgendeinen Tipp aus der historischen Erfahrung mit Antifaschismus, Franco-Diktatur in Spanien für jetzt hier? Ja, ich habe einen Tipp, aber ich glaube, es wird vielleicht nicht jedem gefallen. Ne? Ich bin nicht die Jüngste, deswegen ich habe die letzten Jahre gelernt, habe mich sehr lange darüber geklagt, dass in meinem Land die Leute haben gelernt zu schweigen. aus Angst vor deren Haustür getötet werden. Das ist passiert und die Angst ist geblieben. Das ist 40 Jahre lang passiert. Deswegen mehrere Generationen haben gelernt zu schweigen. Und ich habe sehr lange geglaubt, die wären Feiglinge. Die waren keine Feiglinge, die waren Überlebenskünstler. Ich glaube, man kann auch manchmal lernen zu schweigen, fürs Überleben. Ist ein bisschen widersprüchlich mit, was ich vorher gesagt habe, ne? Einfach den Mund aufmachen. Aber ja, sich persönlich nicht in Gefahr bringen und der Stolz mal runterschlucken, glaube ich, ist auch eine antifaschistische Handlung. Weil es ist nicht nur, was man sagt, ist auch, was man macht. Und man kann auch schweigen und lächeln und der Rest ist Handarbeit.